Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen. Ja, ich komme gerade aus dem Gym. Heute war Beine. Dann war ich mit Kimi gerade nochmal draußen. Eine schöne Runde um den See. Und wie kann es anders sein? Ich habe mir noch einen Kaffee gemacht. Den Spaß kann ich mir jetzt aber nur noch mit dem Kaffee heute und morgen gönnen. Und dann habe ich am 2.6. Ja. Kurz hier aufs Datum gucken, am 2.6. Ja, richtig, am Dienstag gleich morgens ein Termin zur Zahnveredelung und Reinigung quasi. Weil mit diesem Kaffee macht man sich ja wirklich die Ecken kaputt und die Zähne halt dunkel. Und dann habe ich wirklich beschlossen, ich mache ja sonst so alle 6 Monate eine Zahnreinigung oder 7 Monate, und dann habe ich beschlossen jetzt, und wie gesagt, kaum hat man die Zahnreinigung hinter sich, trinken seinen Kaffee zweimal am Tag und geht dann abends ins Bad zum Zähneputzen, guckt hier innen rein und hat sofort wieder diese Ablagerung von diesem Kaffee. Die kriegt man auch mit der elektrischen Zahnbürste gar nicht weggeputzt. Wenn ihr Kaffeetrinker seid, guckt einfach mal da oben rein. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, heute Kaffee, morgen Kaffee, fini. So, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf diese angegebten Zähne, weil ich habe auch aufgehört zu rauchen vor 2 Jahren. Und ja. Jetzt mein letztes Laster noch Kaffee und dann ist mein Laster nur noch Sport, Money Making. Und eigentlich wollte ich ja mit Kimby heute zum Mecklenburgischen Seenplatte fahren, aber er hat leider immer noch Durchfall. Und dann habe ich gedacht, diese 350, 360, knapp 400 Kilometer, wer weiß, ob wir in den Stau kommen, und das wollte ich ihm nicht antun. Deswegen ist das heute flach gefallen. Deswegen mache ich jetzt nur noch das Coaching-Video für heute, worauf ich mich gerade richtig drauf freue, und werde dann mit Kimby hier bei uns in Husum, haben wir so einen blauen See. Da werden wir einfach mal hinfahren und einfach mal kurz ins Wasser springen. Kimi liebt das Wasser. Mal kurz mit ihm planschen, da freut er sich richtig. Und wenn es ihm eine Freude macht, dann ist es mir auch eine Freude. Das ist wirklich was Schönes. Und ja, das ist gleich nochmal eine schöne Erfrischung, auch so nach dem Gym. Der große Bär freut sich bestimmt auch. Ja, das Thema des heutigen Coaching-Videos ist Immobilie kaufen, ja oder nein? Und ich möchte euch ein paar Red Pill-Weisheiten von mir, Coach Magic, einem Immobilienmakler geben. Also wie ein oder andere von euch schon mitbekommen hat, verdiene ich ja mit dem Verkauf von Häusern und Wohnungen meinen Lebensunterhalt. Und dementsprechend habe ich da weitgehende Einblicke, die so, ich sag mal, derjenige, der sich gerade mal ein Haus kauft, einmal im Leben das jetzt gerade macht, der jetzt gerade 30 geworden ist, wo seine Frau ihn jetzt drängt, mit ihm den nächsten Step zu gehen, der hat diese Einblicke natürlich nicht. Und das ist wirklich ein komplexes Thema. Also kaufen, ja oder nein? Also ich muss euch erstmal sagen, die Preise sind wirklich over the top. Also die Ware, die ich, also nicht die Ware, die Immobilien, die ich verkaufe, ist für mich nichts anderes als Ware. Die werden zu Preisen verkauft, die ich selber nicht gewillt wäre zu bezahlen. Das ist absolut verrückt. Ich verkaufe Maisonette-Wohnungen in der List für 400.000 Euro. Ich verkaufe kleine Stadtvillen für 1,2 Millionen. Das sind alles verrückte Preise. Und gerade aus Sicht eines Mannes, und wie ihr seht, ich lebe sehr, sehr sparsam. Also ich brauche nicht viele Dinge. Und ich sitze auch, ich brauche in der Regel auch nur einen Raum, wo sich bei mir alles abspielt. Also wie groß quasi der Palast drumherum ist, spielt für mich überhaupt gar keine Rolle. Weil ich brauche nur so eine kleine Terrasse, ein kleines bisschen zum Rausgehen, Bad, Küche, Raum. Ich könnte auch in diesem Raum schlafen. Also ich bräuchte nicht mal mehr ein Schlafzimmer oder so. So, das war's. Ein bisschen Hauswirtschaftskram, fertig. Eigentlich brauche ich gar nichts. Das Einzige, was ich brauche, ist eine Alleinlage und meine Ruhe. Ja. Jetzt ist es ja so, im Verkaufsprozess von Immobilien, das ist auch mal hochinteressant, richte ich meinen Talk, und also beziehungsweise mein Hauptaugenmerk liegt auf der Frau. Der Mann ist gar nicht so wichtig. Wenn die Frau das Objekt nicht will, wird es nicht gekauft, kann ich euch aus der Praxis sagen. Es gibt Unterschiede, klar. Ich meine, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist es so, wie ich es euch gerade sage. Also wenn die Frau das Objekt nicht will, es wird nicht gekauft. Und wenn die Frau das Objekt will, dann wird es in der Regel auch gekauft und ich schreibe eine Rechnung. Das ist die ganze, das ist keine Raketenwissenschaft. Die Männer sind in der Regel nur die das frauengetrieben machen. Die Frau möchte den nächsten Step gehen. Dazu muss ich ja gleich noch vorweg eins vorwegnehmen. Ich habe mich jetzt noch mit einer 26-jährigen Freundin, die kennt mich seit fast 10 Jahren. Und die hat mich auch früher gehasst, weil ich war früher quasi genauso wie heute. Ich war Alpha, aber Blue-Pilled mit Red-Tupfern quasi. Und ich habe natürlich auch meinen Alpha-Kram genauso gesprochen. Ich habe mir da nicht, ich habe da kein Blatt vor den Mund genommen. Deswegen hat sie mich früher gehasst, heute versteht sie mich besser. Und dann habe ich sie einfach mal gefragt. Ich sage, Jasmin, sag ich, sag mal, wie, mal ganz ehrlich, sage ich, wenn du mal tief in dich reinhorchst und deine Erfahrungen mal prüfst, wie viele zufriedene Frauen kennst du? Kennst du eine Frau, wo du sagen würdest, hey, die ist happy, die ist einfach zufrieden? So wie ich, wenn ich hier sitze, mit euch reden kann, gleich mit Kimi schön schwimmen gehe, ey, da bin ich happy, das ist mehr, alles schön. So, das ist die Welt in diesem Moment. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche nur mehr, weil man so krank geworden ist durch diesen, ne, wisst ihr selber. Aber für mich selber brauche ich das alles nicht. Und dann sage ich, Jasmin, sag mal, wie viele Frauen kennst du eigentlich, die zufrieden sind? Dann sagt sie, ja, nö. Musste sie ganz ehrlich sagen, dass sie so viele junge Mädels kennt und keine von denen ist zufrieden. Keine. So, jetzt ist das natürlich so, jetzt kommt der unbedarfte Blue-Piller oder auch der Blue-Pilled-Alpha oder der Mann, der die Red-Pill-Philosophie noch nicht so richtig verstanden hat oder auch möglicherweise noch nie von ihr gehört hat und sagt, Mensch, junges Mädchen, hübsch und so weiter. So wie ich das damals auch gedacht habe, auch die paar Probleme, die kriegen wir schon weggeschaufelt. Das Problem ist aber, je mehr Probleme ihr wegschaufelt, dann erfindet sie neue. Das hört nicht auf. So, was ich sagen wollte, ich habe sie gefragt, wie viele zufriedene Mädchen kennst du? Sie kennt kein zufriedenes Mädchen. Keins. Die sind alle oberflächlich, sagt sie, bei denen geht es nur in den Themen, ja, was fährt der für ein Auto, ja, hat der Geld, sieht er gut aus, ist er sexy, ist er nicht sexy, hier, da, bla, hat er ein Haus und so weiter. Also alles ziemlich oberflächlich. Und dabei ziemlich unglücklich. Also die sind unzufrieden, mit sich selbst unzufrieden, mit ihrer Oberweite unzufrieden, mit der Größe ihrer Füße unzufrieden, mit ihren Waden unzufrieden, mit ihrer Taille unzufrieden. Die sind unzufrieden. Und deswegen kommen ja auch diese Fluchtbetätigung, dass man dann in seiner Unzufriedenheit sich Ablenkung sucht. So, und wenn ihr jetzt mit so einer Frau zusammen seid, und das kann ich euch bestätigen aus meiner täglichen Immobilienerfahrung, dann ist das so, dann will die irgendwann aus ihrer Unzufriedenheit raus und dafür braucht sie den nächsten Step, so hat sie sich das zurechtgelegt, und das ist dann die Immobilie. Und wenn ihr da jetzt unbedarft seid und nicht geredpillt seid, ist da für euch eine Riesenfalle. Das bringt euch gewaltig von eurem eigenen Weg ab. Weil eins möchte ich euch sagen, wenn ihr jetzt, also euch möchte ich euch retten. Ich lebe zwar von dem Blue-Piller, der Immobilien kauft, aber das hat nichts meiner, da bin ich authentisch, was meine Coaching-Message angeht. Und da möchte ich euch wirklich die Nuance mal erklären, was da wirklich so auf euch zukommt. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Haus beispielsweise kauft hier auf dem Land, in München sind wir schon bei 1,3, 1,5 Millionen für ein ganz normales Einfamilienhaus. Wenn ihr jetzt hier bei uns auf dem Land im Umfeld von Hannover ein einigermaßen vernünftiges Haus kaufen wollt, braucht ihr 400.000, also 400.000 Euro. 400.000 Euro ist der Kaufpreis. So, der eine hat jetzt Eigenkapital, der andere hat nichts, der andere muss das voll finanzieren, die Nebenkosten voll finanzieren und so weiter. Manche haben 50.000, manche 100.000 Eigenkapital aus vorangegangenen Immobilienverkäufen und so weiter. Aber in der Regel ist das nicht der Fall. So, jetzt ist es so, wenn ihr jetzt dieses Haus für 400.000 Euro kauft und ich das Geschäft abwickle, dann sitzen wir beim Notar und ihr unterschreibt dann am Ende des Tages den Kaufvertrag, nachdem ihr mit der Bank euch die Finanzierungszusage über die entsprechenden Beträge geholt habt. Jetzt ist es so, wenn ihr den Notarvertrag unterschrieben habt, bekommt ihr von mir eine Rechnung über 24.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das ist die erste. Dann bekommt ihr vom Finanzamt eine Rechnung über 20.000 Euro Grunderwerbsteuer. Bumm. Die Dinger gehen in euren Briefkasten rein wie nix. Dünnes Blatt Papier, da stehen wahnsinnige Beträge drauf. Dann seid ihr schon mal 44.000 Euro los. Dann schreibt euch der Notar auch noch eine Rechnung, steht nochmal 6.000 Euro drauf. Bumm. Könnt ihr gleich mit auf den Stapel legen, 50.000 Euro. Und erst wenn diese Kosten müsst ihr vorweg bezahlen. Die sind gleich fällig. Ihr kriegt die Briefe, meine Fälligkeit ist sofort. Finanzamt muss auch sofort bedient werden, sonst kann das gar nicht vollzogen werden, der Kaufvertrag. Und der Notar ist natürlich auch in der Gleichung, der wartet auch nicht lange auf sein Geld, es muss auch bezahlt werden. So, das heißt, ihr seid 50.000 Euro los und habt noch nicht mal den Schlüssel in der Hand. Das sind die Eintrittskosten, dass es überhaupt losgehen kann. So, es ist überhaupt nichts losgegangen. Ihr seid 50.000 Euro los dafür, dass es jetzt erst losgehen kann. Das ist schon verrückt in diesem Land. Und jetzt ist es so, dann fangt ihr erst an, diesen Kredit zu bedienen. So, und jetzt seid ihr weit davon weg, euren eigenen Weg gehen zu können. Weil jetzt seid ihr umso abhängiger von eurem Arbeitsplatz. Das weiß wiederum euer Chef. Dementsprechend kann es passieren, wenn ihr einen Chef habt, der sich dem bewusst ist und der dann jetzt nicht besonders wohlwollend euch gegenüber ist, zieht er die Daumenschrauben euch gegenüber an. Das heißt, ihr müsst mehr arbeiten, ihr habt nicht mehr ganz die Freiheiten wie vorher, weil Chefs lieben das. Also der erste Chef, wo ich mal eine Ausbildung gemacht habe zum Automobilkaufmann, der hat mir gesagt, der beste Automobilverkäufer, hat er gesagt, er ist geschieden, hat mit der Ex-Frau zwei Kinder und ein Haus, hat mit der neuen Frau gerade ein Haus gekauft und die Frau ist schon wieder schwanger, hat er gesagt, weil dieser Verkäufer muss nie wieder, darf nie wieder Feierabend machen. Der muss nach Feierabend noch überall in die Kneipen fahren, zu seinen Kumpels fahren und Autos verkaufen, weil er die Provision braucht. So. Und jetzt überlegt euch, wie ihr da noch dazwischen irgendwie noch euren eigenen Weg gehen könnt. Und jetzt geht es ja noch weiter. Wenn ihr dann so ein Haus aus dem Bestand gekauft habt, beispielsweise 1992, könnt ihr sicher sein, dass eurer Frau in diesem Haus nichts gefällt. Das Bad wird ihr nicht gefallen, die Fliesen werden ihr nicht gefallen, die Küche wird ihr nicht gefallen, die Balkonumrandung wird ihr nicht gefallen, die Überdachung der Terrasse wird ihr nicht gefallen, der Garten ist ja eine einzige Katastrophe, der muss komplett umgestaltet werden. Das heißt, da geht eure Arbeit nach der Arbeit erst richtig los. So, jetzt habt ihr euer ganzes Geld, Eigenkapital, alles abgegeben. Jetzt fahrt ihr weiterhin zur Arbeit und da dürft ihr ja jetzt auch nicht mehr aufhören, weil jetzt gehört euer Arsch der Bank und eurer Frau und dem Haus. Also das Haus gehört nicht euch, ihr gehört dem Haus. So, jetzt könnt ihr 37 Jahre lang quasi eure Fresse halten. Und jetzt nehmt ihr euer hart erarbeitetes Geld. Ich habe das alles schon durch. Ich hab das komprimiert gesehen in kurzen Zeitraum. Es hat mir gereicht. Passiert mir nie wieder. Jetzt nehmt ihr euer Geld, fahrt damit in den Baumarkt und legt von eurem schwer verdienten Geld. Ich sage, wenn ihr 3.000 Euro verdient, ist schon schön. Viele haben das gar nicht. Legst dir 1.000 Euro beim Baumarkt hin, kaufst dir irgendwelche Steine, kaufst dir irgendwelche Umrandungen, kaufst dir irgendwelche Pflänzchen und so weiter, schleppst das Ganze in dein Auto, schleppst das wieder raus, um dann dich niederzuknien in deinem Garten und da die Steinchen zu verlegen. Soll ja Männer geben, die reden sich das als Männer, dass es männlich wäre, ein. Aber du arbeitest nur noch, um Geld zu verdienen, um dir damit mehr Arbeit zu kaufen. Für eine Frau, die schon seit Monaten nicht mehr mit dir ins Bett geht. Also den Redpillern unter euch ist diese Dynamik ja durchaus bekannt. Dafür wollte ich euch nochmal sensibilisieren. Also ihr findet euch in einer Welt von Arbeit und Abhängigkeit wieder. Da ist nichts mit Traum von Eigentum. Dieser Traum kommt vielleicht für den einen oder anderen, der wirklich finanziell ausgezeichnet situiert ist oder der erbt. Wenn ihr jetzt eine Immobilie erbt, die bezahlt ist von Oma, wo die gerade top, super. Ich sage ja nichts gegen die Immobilie per se. Ich sage nur so, wie das die meisten angehen, aus einer geschwächten Position, da wartet für den Mann kein Glück. Kein Glück. Absolut, da wohnt kein Glück drin. Zumal wir Männer ja sowieso, wir sitzen vorher in einem Raum, so wie ich jetzt hier. Und ich bin zufrieden. Jetzt kommt eine Frau und will diesen ganzen Wahnsinn haben. So. Dann geht dieser ganze Wahnsinn los. Und wenn ich dann irgendwann nach 10 Jahren diesen ganzen Wahnsinn irgendwie gehandelt habe, führt das zu dem einzigen Ergebnis, dass ich dann wieder irgendwo in meinem Männerraum sitze und meine Ruhe habe. Hoffentlich. So. Also ich kriege dann irgendwie mit viel Glück 10 Jahre später das, was ich jetzt schon habe. Und muss mir das hart erkämpfen, muss einen Weg durchs Gulag gehen quasi, um mir dieses Recht wieder daraus durchzukratzen. Ich denke, meine Message ist bis hierhin klar. Was ihr euch aber überlegen müsst, und da ist auch der Unterschied, eine Immobilie zu kaufen, um darin selber zu wohnen, ist Konsum. Also ihr konsumiert Wohnraum. Anders verhält sich das, wenn ihr eine Immobilie kauft, um diese als Kapitalanlage zu vermieten. Das ist ein völlig anderer Schnack. So. Wenn ihr euch jetzt eine Wohnung kauft, die kostet euch 500 Euro im Abtrag und ihr kriegt 600 Euro Miete, hey, das geht auf. Das heißt, das Ding zahlt sich bei der Bank ab, euer Sparbuch und so weiter. Also ich sage immer, die Last bei der Bank wird mit den Jahren kleiner. Der Wert der Immobilie, üblicherweise war es so, steigt. Ob das jetzt mit diesen Ausnahmesituationen, die wir jetzt gerade haben, kann keiner so richtig absehen, wo das dahin geht. Aber üblicherweise war das so und dementsprechend haben wir dann ja natürlich eine Lücke, die sich entwickelt hat zwischen Wert der Immobilie und dem, was bei der Bank noch an Restschuld offen ist. Und die Differenz dazwischen ist quasi euer Sparbuch, es ist euers. So. Und nach 10 Jahren ist das auch steuerfrei. Also wenn ihr die Immobilie dann verkauft, all diese Erlöse dazwischen, 100.000 Euro, steuerfreies Cash, kommt auf euer Konto, geht das Finanzamt nach 10 Jahren nicht mehr ran, gehört euch. Das ist quasi das Geheimnis des Kapitalismus. Also wir haben da einen Menschen, der jeden Morgen seinen Zündschlüssel umdreht, zur Arbeit fährt und die Miete zahlt für diese Immobilie, die aber euch gehört. Und am Ende des Tages hat der euer Sparbuch gefüllt. Also diese 100.000 Euro hat er erarbeitet, aber ihr erntet sie. So funktioniert Kapitalismus. Dann macht der Kauf einer Immobilie durchaus Sinn. Gut, das ist heute jetzt auch wieder eine vielschichtige Betrachtung, weil diese Immobilien sind ja auch wahnsinnig teuer geworden. Es ist teilweise so, dass ihr mit der Miete teilweise nicht mal mehr den Abtrag decken könnt. Wenn ihr dann Mietausfall habt und so weiter, wenn der Mieter beispielsweise auch nicht mehr zahlen kann oder er zahlt einfach nicht mehr oder er rockt die Bude runter, dann habt ihr dann natürlich externe Kosten. Auch das ist mir schon passiert mit Kunden, auch in Bestlagen von Hannover, die dann froh sein, dass sie aus dieser Immobilie mit 20.000 Euro Minus wieder raus konnten, nach 15 Jahren Ärger mit Mietern und so weiter. Also das ist nicht alles Gold, was glänzt. Ganz ernüchternd ist aber, wie gesagt, diese Geschichte, wo ihr dann wirklich eurer Partnerin zuliebe diese große Reiseimmobilie dann macht. Und da kann ich euch auch aus meiner Praxis sagen, ich habe beispielsweise junge Pärchen, die dann völlig, völlig verliebt, die wollen diesen nächsten Step gehen, weil dann wird ja alles besser und wir beide und wenn wir zusammen und wenn wir jetzt dieses Haus und naja, dann kaufen sie dieses Haus und ich verdiene. 4 Jahre später rufen die mich wieder an, völlig zerstritten, wollen sich nicht mehr sehen, Trennung, alles vorbei, Game over, Makler, Haus verkaufen. Wir wollen raus aus dieser ganzen Nummer, wir wollen miteinander nichts mehr zu tun haben. Dann verdiene ich ein zweites Mal, weil jetzt kommt das nächste Paar, das ist verrückt, jetzt kommt das nächste Paar, das gerade das wiederholen will, was das Paar zuvor, das gerade verkaufen will, schon durch hat. Also die reihen sich wieder ein und wollen das Gleiche wiederholen. So. Und das sind Red Pills, die ich jeden Tag quasi nehme. Ich verlinke hier auch nochmal mein Video, da habe ich auch drüber gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob da. Ne? Lebt nur für dich, habe ich es glaube ich genannt. Happy Wife, Happy Life ist eine Lüge. Da habe ich auch mal auf diese Aspekte bin ich auch nochmal eingegangen. Ich verlinke das auch nochmal, könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen, falls ihr es nicht gesehen habt. Ja, meine Magic Man, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe und ich denke, ihr konntet einen gewissen Mehrwert an Informationen aus dem heutigen Coaching-Video ziehen. So verhalten sich die Dynamiken nun mal. Ja, und vielen Dank nochmal für echt eure Aufmerksamkeit, für euren Support, für die vielen Kommentare. Ich habe die schon gelesen, größtenteils. Ich bin ein bisschen im Rückstand, das ist echt eine ganze Menge. Aber danke dafür. Ich werde auch versuchen, darauf einzugehen. Nur es ist, wie ich in dem Video gesagt habe, du hast keine Zeit. Ist echt nicht so einfach, aber wir werden das schon irgendwie machen. Und sonst halt wieder im nächsten Livestream, das war ja auch cool gestern mit euch, muss ich wirklich sagen, hat echt Spaß gemacht, dass man so miteinander, fand ich echt locker, war wirklich schön, mache ich gerne wieder, fand ich ziemlich entspannt. Ja, liebe Leute, gebt mir einen Daumen hoch für dieses Video, abonniert meinen Kanal, teilt es gerne mit euren Freunden, schreibt mir weiterhin was in die Kommentare und wir sehen uns dann morgen. Tschüss!